Der Jesuit Castro Palau. Ob man die Sünde des Ärgernisses begehe, wenn man einem anderen Gelegenheit zur Sünde bietet oder die gebotene Gelegenheit nicht beseitigt, obwohl man es könnte? Wenn du die Gelegenheit zur Sünde nicht entfernst in der Absicht, dass der andere sündige, so ist es klar, dass du selbst sündigst wegen des Umstandes des bösen Zweckes. Fraglich bleibt, ob du in dem Falle von der Sünde entschuldigt wirst, wenn dich irgendein guter Zweck dazu triebe. Beweggrund kann sein, entweder damit der Betreffende in der Sünde ertappt und gestraft oder damit er gebessert werde oder damit du dich vor Schaden sicherstelltest. Wenn du nämlich aus irgendeinem der genannten Beweggründe handelst, dann scheint es von deiner Seite nicht ein Zustimmen zur Sünde des anderen zu sein, sondern ein Zulassen. Allein hierauf ist zu sagen, wenn du die Sünde des anderen nur zu dem Zwecke zulässest, damit er darin ertappt und gestraft werden könne, dann sündigst du selber, denn darin scheint kein genügender Grund zu liegen, der ein solches Zulassen erlaubt machte. Die Strafe ist nämlich nicht etwas, was an sich erstrebenswert wäre, da sie nur wegen begangener Sünden auferlegt werden kann. Ja, wenn du, bevor noch die Sünde begangen ist, die Strafe der Sünde willst, so liegt darin ein stillschweigendes Wollen der Sünde selbst. So ist die Ansicht des Medina, Sanchez, Bonicina. Sie sagen nämlich, die Wächter seien einer Todsünde schuldig, welche sich verbergen, um von den Reisenden, welche gesetzwidrig die Grenze überschreiten, Strafgeld zu erzwingen, was recht hart ist. Wenn du aber die Sünde des anderen zulässest, damit er dabei ertappt und gebessert werde, so ist es erlaubt. Das folgt aus dem, was wir bei Behandlung der Zurechtweisung im 6. Punkte gesagt haben, denn dann scheint die sicher erwartete Besserung des Sünders ein genügender Grund zu sein, der die Zulassung der Sünde versittlicht. So lehren außer den oben genannten Theologen Navarro, Valencia, Sanchez, der wieder andere anführt, Bonacina, Molina, Sanchez, doch muss die Aussicht auf Besserung ungefähr sicher feststehen, denn nur so kann die Hoffnung auf dauerhafte und gründliche Besserung das Zulassen der vorliegenden Sünde ausgleichen. Zweitens sage ich, dass du, um dich sicher zu stellen, eine Sünde zulassen darfst. Aus diesem Grunde darf ein Ehemann, der seine Frau wegen Ehebruchs in Verdacht hat oder heimlich dessen gewiss ist, Zeugen mit sich nehmen, damit er den Ehebruch beweisen und die Entscheidung herbeiführen kann. Da nämlich dem Ehemann durch den Ehebruch der Frau die schwerste Beleidigung zugefügt wird, wenn er gezwungen ist, mit ihr zusammenzuleben, so darf er dieses Unrecht abwehren und da kein anderer gangbarer Weg für diese Abwehr sich zeigt, außer er lasse die Sünde zu und erhärte sie durch Zeugen, so darf er sie zulassen und Zeugen hinzuziehen. So lehren Navarra, Sanchez, Bonacina und Molina. Es entsteht die Schwierigkeit, ob es wegen der genannten Zwecke erlaubt ist, den Sündern die Gelegenheit zur Sünde darzubieten. Eine gewöhnliche Ansicht verneint die Erlaubtheit, denn das heißt nicht eine Sünde zulassen, sondern bei ihrer Begehung mitwirken. So lehren Emmanuel Saar, Sanchez, Bonacina. Darum sei es, so folgern Bonacina und Sanchez, dem Ehemann nicht erlaubt, mit seiner Gattin dahin übereinzukommen, dass sie ihrem Liebhaber, der ihre Keuschheit zu verletzen sucht, entgegenkomme und Zeit und Ort angebe, nicht um den Ehebruch zu begehen, sondern damit jener auf seinem bösen Vorhaben ertappt werde. Denn ein solches Entgegenkommen sei die stillschweigende, ja ausdrückliche Zustimmung zu dem beabsichtigten Ehebruch, was an sich unerlaubt ist. Petrus Navarra hält es jedoch, wenn auch in seltenen Fällen, für erlaubt, Sündern die Gelegenheit zur Sünde darzubieten. Zum Beweis lässt sich sagen, erstens kann eine Gelegenheit zur Sünde dargeboten werden durch ein indifferentes Mittel. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Vater, der den stehlenden Sohn ertappen will, den Schlüssel wie aus Vergesslichkeit im Geldschranke stecken lässt oder Geldstücke an einen Ort legt, wo der Sohn sie leicht wegnehmen und dann der Wegnahme überführt werden kann. Dann, sage ich, vollzieht der Vater eine indifferente Handlung. In diesem Falle ist das auch die Ansicht des Johannes Sanchez und anderer. Ebenso scheint eine Frau nicht zu sündigen, wenn sie einem Versucher gegenüber, dessen Zudringlichkeit sie sich nicht erwehren kann, einen zweideutigen Ausdruck gebraucht, den der Versucher für Zustimmung nimmt, der aber in der Tat keine Zustimmung von ihrer Seite ist. Wenn sie nämlich zum Versucher sagt, es ist mir recht, wenn du um diese Zeit und Stunde kommst, die Tür wird offen sein. So sind das gleichgültige Ausdrücke, und obwohl sie dem Versucher als Zustimmung zum Ehebruch gelten, so sind sie das doch nicht. Also kann sie erlaubterweise sich so ausdrücken, da sie zur Zweideutigkeit einen genügenden Grund hat. Ferner zugegeben, dass der Ausdruck unter den gegebenen Umständen dem Versucher als Zustimmung zum Ehebruch erscheinen könne, so ist er doch, wenn man die Sache wohl erwägt, eine Zustimmung nicht. Denn ein solcher Ausdruck wird oft gebraucht, nicht damit der Ehebruch geschehe, sondern damit derjenige, der ihn im Schilde führt, bestraft werde. Die Frau sagte ja nicht, ich bin zufrieden, dass du ein schlechtes Vorhaben ausführst, sondern bloß, ich bin zufrieden, dass du diese Nacht kommst. Diese Worte können nicht nur bezeichnen, er möge kommen zum Ehebruch, sondern ebenso gut, er möge nur kommen, um seine Strafe zu empfangen, damit so die Frau die Zudringlichkeit abwehre und die Ehre verteidige. Ob man die Sünde des Ärgernisses begehe, wenn man dem, der im Begriffe ist, eine schwere Sünde zu begehen, anrät, eine leichtere zu begehen?